Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick. Hallo. Ich bin der Daniel und als besonderen Gast haben wir heute natürlich, aufgrund der Vollständigkeit halber, auch den Matthias dabei. Hallo, hallo. Immer wieder schön, auch wenn ich meinen Senf dazugeben darf. Vielen Dank, dass ihr mich habt. Ja, das lassen wir mal so stehen. Gut, was haben wir denn, nachdem wir in der letzten Episode nur den Patrick hatten, der die Fahne hochhielt, können wir heute wieder alles zusammen erzählen, was wir in der letzten Woche oder auch in den letzten zwei Wochen so getrieben haben. Und ja, Patrick, was gibt's denn bei dir Neues? Ja, so viel Neues nicht. Die letzten Tage waren voll, aber der neue aventurische Bote ist wieder mal gekommen. Ausgabe 138. Und wie lautet die Schlagzeile? Welche? Das Interessante ist ja, die Zeitung hat ja zwei Teile. Ach ja, richtig. Der Hauptteil ist Wahrung ist, also der Ingame-Teil ist Wahrung ist frei. Also der Krieg wahnt sich dem Ende zu. Der nächste wird schon angekündigt. Also es bleibt, ja, ich habe ihn noch nicht genau gelesen. Aber wird so eine lange Geschichte dann auch mal zu einem Ende geführt und in eine nächste Kriegserklärung, die von den dunklen Landen ans Mittelreich kommt, aber auch gleich wieder nicht zu viel Spannung gelassen. Ansonsten geht's um, ist ein Szenario-Vorschlag drin, was für eine aktuelle Kampagne, für die Drachenchronik, genau, sozusagen als Vorlage oder Vorabenteuer gedacht ist drin. Es gibt neue oder genauere Informationen zu einigen Monstern, klassischen Monstern, die Riesenamöbe und sowas. Aber auch Rückblick auf 25 Jahre DSA oder etwas zur dunklen Zeitenbox, die ja nächstes Jahr erscheinen wird. Und was ich schon in der letzten interessant fand, ist, dass sie sich auf das nächste Drakensang-Rollenspiel immer stärker vorbereiten. Also da ist jetzt die Stadt beispielsweise, in der das Ganze spielen wird. Es ist ja noch keine sehr bekannte Stadt, wie es im letzten Abenteuer war, sondern eher eine kleinere, die dieses Mal aufgegriffen wird. Letzte Mal waren es Spielerfiguren aus dem Drakensang, die vorgestellt worden sind und wie man die in eine reale Kampagne integrieren kann. Also man versucht schon das Spiel, was nächstes Jahr im Februar rauskommen wird, schon in die Rollenspielgemeinde hineinzutragen. Ja, wie nennt man diese Form von Marketing, Daniel? Ich weiß nicht, ich bin doch Sozialwissenschaftler, ich kann nichts dazu sagen. Ja, ihr beide, okay. Tja, was ich sagt dachte, der? Das wäre wieder irgend so eine merkwürdige Form von viralem Marketing, aber nee, in die Richtung geht das nicht. Nee, virales Marketing wäre, wenn du auf YouTube ein Video hättest, was du dann nicht als... Das Entscheidende am viralen Marketing ist, dass es so gut gemacht ist, dass du es von dir aus weitergeben willst, weil du es so lustig findest. Genau. Und es verbreitet sich von ganz alleine, du musst nichts dazu machen. Also das ist ja eher so eine, ja, so subtile Marketinggeschichte vielleicht. Das könnte auch zu unfreiwilligen viralen Marketing führen, wenn man an den FDP-Werbespot aus Hamburg denkt, mit Sky Dumont. Nein, der war... Das Skurrile war, dass sie versucht hatten, ihn als viralen Marketing-Spot zu verkaufen. Also, ja, die haben dann genau So einen Spot gemacht mit Sky Dumont, der erzählt, warum er die FDP wählt, war in Hamburg. Fügen wir ein. Das Skurrile war, dass die Werbeagentur von denen dann allerdings Blogger und über Twitter und so Leute angeschrieben hatte, nach dem Motto, boah, ich habe dieses super Video gesehen, guck dir das doch mal an. So, und so funktioniert das natürlich nicht, wurde dann auch gleich aufgegriffen und dann gab's andere Vertonungen von diesem Video. Aber wir schweifen ganz schön ab. Ja. Das machen wir in unserem Marketing-Podcast. Ja, ist wohl das Problem, wenn man zwei Politikwissenschaftler da zukünftig hat. Ja, das ist das Problem. Ja, kommen wir dann zu dir, Matthias. Was gibt's bei dir noch? Ja, ich trage Trauer. Ja. Ja, ich hab's dir gestern schon erzählt, eine der größten und besten Torrent-Seiten, wie sagt man so schön, die Schlagzeile war da, Mini Nova goes legal. Und ich möchte hinzufügen, damit drops dead. Es ist, ich bin natürlich lediglich Nutzer von legalen Inhalten dieses Peer-to-Peer-Netzwerkes gewesen. Aber, ja, aber ich muss sagen... Wie funktioniert das denn legal? Also, stellen die dann nur noch Sachen rein, die kostenlos sind, und kontrollieren die dann das Netzwerk? Also, die verlangen die Geld dafür, oder? Das sind ja Holländer, und die wurden auch von einem, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt verurteilt wurden, oder ob die das nur angedroht haben. Auf jeden Fall haben sie sich gefügt Und ja, die, so wie ich das verstanden habe, stellen jetzt nur noch legale Inhalte und kontrollieren natürlich, meine, die Moderatoren, das war ja gerade das Tolle an der Seite, die hatten tolle Moderatoren, die hatten eine richtig große internationale Community, die sich darum sehr, sehr darum gekümmert hat, dass kein Dreck sozusagen da hochgeladen wird und die das sehr viel kommentiert hatte, viel also ich habe noch keine vergleichliche Basis erkannt. Ich hoffe, bald wird es eine geben, aber Fakt ist, das war, glaube ich, ein richtig dicker Schlag. Ja, also wie gesagt, ich bin mal gespannt, was das jetzt für Folgen hat. War auf jeden Fall, ich muss sagen, das interessiert mich in der Hinsicht, gerade finde ich das interessant, weil man ja damals aus Pirate Bay so einen dicken Hund gemacht hat. Und ich eigentlich sagen muss, ja, also Mininova wird, glaube ich, so im Geheimen, ne, das ist jetzt, wird wahrscheinlich nicht an die Medien kommen, aber eigentlich muss ich sagen, ist das eine dreimal bessere und auch viel größere Seite als Pirate Bay. Hm. Naja, aber wollen wir nicht so weit in diese Untergrundschiene hineinkommen. Das nächste. Obwohl, ja, ich habe letztens gesehen, Napster ist so einer der größten, oder war einer der größten Web. Also bei Spiegel gab es so eine Fototour, haben die ja immer, wo die größten Web-Errungenschaften dargestellt haben. Da tauchte Napster auf, allerdings mit dem klaren Verweis darauf, dass die, wenn die Musikindustrie da drauf eingestiegen wäre, anstatt es zu bekämpfen, also versucht hätte, da ein Bezahlangebot draus zu machen, wahrscheinlich der ganze Boom diesbezüglich gar nicht so geklappt hätte. Weil die Leute, die dann da zerschlagen worden sind, in 1000 andere Netzwerke gegangen sind und damit ist der Kampf eigentlich eher schwieriger geworden als. Ja, ich sag mal, aber er wird ja nicht aufhören, ne? Also man wird es ja so nicht bekämpfen können. Die Frage ist jetzt sozusagen nur, es war aber eine der besten Plattformen und jetzt ist halt die Frage, wo gehen die Leute alle hin? Ja. Die ganzen Uploader, die Community, wohin verteilt die sich? Also du hast schon recht, allein schon, wenn sie sich verteilt, ist natürlich ist natürlich negativ für dieses ganze Netzwerk. Auch wenn wir mal wirklich jetzt auf den legalen Teil ankommen, ist das für die auch ein dicker Schlag. Ja, klar. So, aber dann weg davon. Ich möchte nur euch auf dem Laufenden halten. Ich bin bei Twilight immer noch nicht weitergekommen. Was sehr tragisch ist. Ja, ich hatte jetzt einfach die Tage zu viel zu tun. Aber ich freue mich schon sehr und Daniel mit mir, das weiß ich, auf unsere Tour, wenn wir uns Twilight The New Moon im Kino angucken werden. Ja. Oh, da freue ich mich jetzt schon. Das wird so großartig. Ich muss, hatte ich das hier schon erzählt, dass ich wirklich in 2012 drin war? Wir hatten das hier, wurde mir dann ja schon erzählt, aber gut. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ist also auch ganz oben auf meiner Agenda. Wobei, eigentlich weiß ich ja schon, was ich erwarten kann. Also, naja. Ja, aber wenn du mit der Einstellung reingehst, klappt das, glaube ich, auch. Ja, und als nächstes nur kurz, ich habe immer wieder darauf recherchiert und es ist bald soweit, die Erweiterung zu Battlestar Galactica, unserem dem meistgespielten Brettspiel, glaube ich, in meiner Runde mittlerweile, die haben sich sehr lange in Schweigen gehüllt, aber und ist ja eigentlich schon für November angekündigt, Heidelberger Spiele. Und jetzt nach diversen Forum-Posts sieht es wohl so aus, als würde es wirklich im Dezember jetzt kommen. Ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, es kommt auch dann wirklich im Dezember und dann können wir uns auf einige tolle Weihnachtsspielabende gefasst machen, indem wir dann endlich auch offene Zylonenspieler in das Spiel integrieren können und endlich die Leute nicht nur ins Gefängnis, sondern auch aus der Luftschleuse schicken können. Ja, das hoffen wir alle, um mal Galactica zu zitieren. Ja, so say we all. Okay. Dann Daniel. Was gibt's bei mir? Ich bin dabei, Dan Simmons' Roman Terror zu lesen. In dem Roman geht's um die Entdeckung der Nordwestpassage 1845 und die beiden Schiffe Terror und Erebus sind im Eis verschollen. Die Geschichte ist, also es ist kein historischer Roman, weil es kommt natürlich ein übernatürliches Element vor, und zwar ein Schneemonster, was die Besatzung dann im nach und nach dezimiert. Der Roman ist wirklich sehr gut. Ich bin jetzt auf Seite 396. Ich lese nicht besonders schnell und es sind insgesamt 900 Seiten. Boah. Also ist ein richtiger Brocken. Okay. Aber Dan Simmons ist wirklich sehr gut. Ich kannte ihn bisher nur aus Kurzgeschichten, also wirklich sehr schön. Gleichzeitig lese ich noch einmal den Comic oder die Graphic Novel From Hell. Und beim zweiten Lesen, muss ich sagen, fallen mir noch mehr Dinge auf, die mir beim ersten Mal gar nicht so bewusst waren. Also, ganz großartiger Comic, kann ich jedem nur empfehlen, der sich mit Jack the Ripper beschäftigen möchte. nicht den Film gucken. Der Film hat wirklich nur ganz lose Verknüpfungspunkte. Der zweite Teil ist besser. Der zweite Teil des Films? Ich habe jetzt an Hellboy gedacht die ganze Zeit. Achso, nee. From Hell, achso, ja, richtig. Ja. Der mit Johnny Depp. Ja, genau. From Hell ist diese Jack the Ripper-Geschichte. Ja, also... Ich fand den Film auch gut, muss ich sagen. Na, also der Comic ist wesentlich besser. Also da geht's wirklich um diese Charakterstudien der einzelnen Figuren. Also die Szene, wo Gall mit seinem... Also Gall, der Leibarzt der Königin, mit seinem Kutscher durch London fährt und einzelne Bauwerke dann in einen... Ja, in einen mythologischen Hintergrund rückt. Sehr beeindruckend. Also langweilt wahrscheinlich... die meisten Leser zu Tode. Ich fand das super. Inwiefern hast du denn Neues entdeckt? Neues an den Detailgrad der Bilder oder jetzt eher an den Charakteren? Oder an der Geschichte? Also auch an den Bildern. Also die Bilder sind wirklich sehr, ja, ich sag mal, grob. Also das ist also schon ein sehr, sehr eigentümlicher Stil, der wahrscheinlich auch nicht jedem gefällt. Innerhalb der Handlung sind mir allerdings auch noch gewisse Dinge aufgefallen, weil es gibt noch diesen 50-seitigen Anhang, den ich dann jetzt parallel lese. Ich habe ihn beim ersten Lesen habe ich ihn danach gelesen und das ergibt irgendwie keinen Sinn. Also es ist besser, wenn man das parallel liest. Das heißt, du hast zwei Seiten und dann blätterst du zurück zum Anhang und liest dann da die Hinweise, woher die Quellen sind und dass dieser Dialog tatsächlich so stattgefunden hat und eigentlich das so läuft und darauf kommt Alan Moore dann später nochmal zu sprechen. Also super Comic. Das ist das Beste, was ich so in dem Bereich gelesen habe. Okay. Wirklich sehr schön. Muss mir mal ausleihen. Ja, ich glaube, dir wird das nicht gefallen. Das ist so, das ist Watchmen. Also stell dir jetzt Watchmen extremer vor. Wie extremer? Noch länger? Ja, noch länger. Es ist 600 Seiten lang, der Comic. Oh, kriegt man den denn in einem Band oder ist das wie, was? Ist ein Band auf Deutsch vom Crosscult Verlag erschienen. 50 Euro hat er gekostet. Boah, war gut. Ist aber, also... Hardcover. Ist ein Hardcover, ja. Also ist ganz, ganz beeindruckender Comic, kann ich wirklich nur empfehlen. Aber gut, wenn man, es ist auf jeden Fall nicht so hier, Galileo Mystery klärt den Fall Jack the Ripper auf. Es geht doch mehr in die Tiefe. Wobei die Galileo-Folge doch sehr nett ist dann so, weil sie einen nicht zu unterschätzenden Unterhaltungswert hat. Eine Galileo-Folge über Jack the Ripper? Ja, es gibt okay, die Galileo-Mystery-Folge über Jack the Ripper. Okay, warte mal, das kann man sich, glaube ich, kann man sich das nicht online angucken? Ich werde das prüfen. Prüfe das. Kommen wir dann zum eigentlichen Thema heute. Und zwar das Rollenspiel mit größeren Gruppen. Also... Für mich ist eine Gruppe schon groß, wenn sie die 4-Mann-Grenze überschreitet, also 4-Mitspieler-Grenze. Ja, ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus, Patrick? Ich habe eine Gruppe besteht aus 6 Leuten, also okay. Neben 6 Spielern, ja. Es ist schon, ja. Das ist schon schwierig, weil man, vor allen Dingen, wenn man dann nur 4 Stunden spielt, ist schon schwieriger, hat den einzelnen Charakter dann auch jeweils seine Szene dann immer an einem Abend auch vernünftig zu geben, ohne ja, das künstlich wirken das zu lassen. Das kann ich gut verstehen. Matthias, wie sieht's bei dir aus? Natürlich direkt das Hauptproblem schon angesprochen. Ja, die Grenzen sind ja eigentlich fließend. Ich sag mal, die Idealtruppe besteht sicherlich aus 4 Spielern und 3 ist noch gut, 5 ist meiner Meinung nach auch noch sehr gut machbar. Aber ja, die Grenzen sind da sicherlich fließend. Also ich würde mich jetzt auch nicht darauf versteifen, ab 6 wird schwieriger und 5 ist noch machbar. Das ist ja Quatsch. Hängt natürlich von den Spielern ab und ein bisschen auch schon vom System, meine ich. Aber ja, ich hake mich aber dennoch mal darauf fest. Für mich ist, glaube ich, ideal finde ich 4. Okay. Also generell muss ich natürlich auch dem Patrick da zustimmen. Wenn man eben mit, sagen wir mal, 6 Leuten spielt, ich habe das, glaube ich, ja, 2 oder 3 Mal bisher gemacht, ohne jetzt ein spezielles Abenteuer, was speziell dafür gemacht ist, also ein One-Shot, mit dem man eben mit mehr als den üblichen 4 oder 5 Leuten spielt, was wir dann im zweiten Teil des Podcasts etwas näher anschauen wollen, sondern wirklich diese 6 Leute bei einem normalen Szenario, da muss man natürlich wirklich mit realistischen Erwartungen rangehen. Also wenn jeder der 6 Leute meint, er könnte seine 1 Stunde Charakterspiel bekommen, wird's schwierig. Also, das, da muss man schon wirklich mit realistischen Erwartungen rangehen. Ja, ich sag mal, Charakterwert mit, also ein Rollenspiel mit den anderen ist natürlich immer möglich. Selbst wenn das einige andere dann ausschließt. Aber ich sag mal, was wo man vielleicht komplett dann natürlich Abstand von nehmen sollte, und damit steigen wir natürlich direkt ein, ist, dass der Spieler vielleicht sogar alleine Rollenspiel nur auf ihn bezogen bekommt, dass er vielleicht so eine Einzelszene bekommt. Das ist natürlich bei mehreren Spielern unerfreulich, ich sag mal, wie es vielleicht auch eigentlich bei einer Vier-Spieler-Gruppe schon sehr schwierig ist, weil die anderen natürlich dann auf ihrem Hosenboden sitzen und nur warten müssen. Und es verleitet vielleicht auch dazu, sich noch mehr eher aufzuteilen. Und sich sagt, okay, wir müssen doch nicht mit 6 Leuten da jetzt hingehen, dann geht ihr 3 dahin und ihr 3 dahin. Und also ist so mein Eindruck, dass das dann auch eher mal vorkommt. Oder man muss als Spielleiter dann manchmal auch einfach sagen, okay, es ist nicht das Problem, dass da 6 Leute plötzlich in den kleinen Laden reinkommen und stürmen und was weiß ich. Wenn sich die Gruppe generell aufteilt, kann man eben meiner Meinung nach zwei Dinge machen. Erstens das Ganze sehr schnell abhandeln, damit die andere Gruppe nicht warten muss. Weil ich meine, das ist ja wirklich die langweiligste Situation dann. Oder natürlich, man greift auf das schöne Living Cities-Konzept zurück und die Gruppe, die wartet, spielt dann die Nichtspielercharaktere in der Szene, in der die andere Gruppe ermittelt. Ist natürlich das Beste, sondern sicherlich dann etwas schwieriger in der Hinsicht durchzuführen, weil ich natürlich mehr Charaktere brauche, die dann da die ganze Zeit rumlungern. Dann hast du aber wieder das ähnliche Problem. Jeder, also wenn ich jetzt, immer mal, ich habe jetzt 6 wirklich aktive Rollenspieler da, die wollen. So, dann habe ich natürlich jetzt auch selbst in einem Living City Konzept wird es dann schwierig, wo vorher sozusagen, was weiß ich, dann sind 2 Spieler, sind zum Söldner oder was weiß ich, zum Waffenhändler gegangen. So, dann sage ich dem einen, der jetzt übrig geblieben ist, ja, du übernimmst jetzt den Waffenhändler und der vierte, okay, der übernimmt dann eben den Handlanger. Aber wenn ich jetzt 6 Leute habe und die stehen und ich bleibe natürlich dabei, dass ich die alle im selben Raum habe, dann bleibt das Problem natürlich, dass nicht 6 Leute gleichzeitig sich unterhalten können. Ja, klar. Du musst natürlich da, irgendwann hast du dann einfach auch Grenzen erreicht. Also, ja, also es wenn bleibt dann nicht der, aus, der Waffenhändler, sein Handlanger, der zweite Handlanger, der Kunde und noch ein Kunde und vielleicht ja, das, noch... Ich meine, das ist nur der erste Teil des Problems. Der zweite Teil des Problems ist, selbst wenn ich die da, ja, vielleicht unrealistischerweise oder vielleicht auch realistischerweise, ne, sind dann Gäste oder was auch immer, dann da in der Bar oder was auch immer da hineinbringen kann. Aber trotzdem... Ja, ihr kennt das, wir sitzen, dann sitzt auch noch mit 7 Mann natürlich am Tisch. Die können sich ja nicht alle gleichzeitig unterhalten. Ja, okay, das stimmt. Ja, also natürlich können sie es, ja, aber das Handeln geht dann eben im Chaos. Ne? Wir können alle zusammen singen, aber der Diskussion wird schwierig. Die Frage ist da natürlich, ob die Spieler nicht auch untereinander ohne Anwesenheit des Spielleiters ihr Rollenspiel betreiben können. Ich meine, das ist meiner Meinung nach durchaus möglich. Ja, hast du das, ich meine, ich finde, das ist eine top Idee. Nur Problem ist, hast du das mal im Spiel mal gesehen, dass das klappt? Also, wir haben das mal gemacht. Es ist schon sehr lange her, Matthias, aber ich. Ja, denke, aber ich meine, es ist nie wirklich so gut ausgekommen. Also es hat, ich finde, das ist eine absolute Notlösung. Die Leute sollen ja dann, ich bin immer dann hin und her gerissen, dass natürlich die andere Gruppe eigentlich eher dem zuhören könnte, was jetzt vielleicht die anderen da gerade abziehen. Gerade wenn es mit dem Spielleiter natürlich zu tun hat und wichtig ist für den Fortlauf. Das ist dann ärgerlich. Außerdem stört es natürlich dann auch, wenn ich da hinten jetzt 2 Leute habe, die sich dann lautstark streiten. Ich meine, es ist schön, wenn die ihr Rollenspiel durchziehen. Aber die Ideallösung ist es natürlich nicht, wenn nicht da 2 Leute, die streiten sich da und dann sind natürlich die anderen 4 sind dann auch gebannt. Ja, Moment mal, dann hast du als Spieler zumindest, weiß ich dann, das ist das Problem, ja, soll ich mich jetzt da beteiligen? Ja, ist auch spannend. Ja, aber dann ist verhandelt der Spielleiter gerade in der Form eines, was weiß ich, eines Hauptcharakters mit unserer Gruppe, weil natürlich auch ebenfalls wichtig ist, oder gibt uns dann Gegenstände oder schieß mich tot. Ja, also das ist, also ich, ja, du hast dann Interessenskonflikt. Ich glaube, der beste Weg ist, möglichst zu vermeiden, dass dazu kommt, weil du kannst, entweder hast du dann ein Problem, dass sich da eine Ewigkeit draus ergibt, dass dann die Spieler, weil denen langweilig ist, den einfachen Einkauf womöglich dann in die Länge ziehen, weil die denen irgendwann langweilig wird und die NPCs dann zu aktiv werden, um es mal so zu sagen. Das ist dann auch ein Zeitfaktor, finde ich. Aber zum anderen kannst du sowas dann, wenn du die Gruppe wirklich trennen musst, weil die einen Informationen haben, die anderen Spieler nicht bekommen sollen, das hatten wir schon in der Geheimnisfolge. Aber Sekunde, also das Problem, das ich gerade angesprochen habe, das hast du immer. Ja. immer wenn, auch wenn die, wenn alle sechs zusammen sind, ohne das Trennen, hast du ja dennoch sechs aktive Spieler da, die, oder, ja, wir kennen jetzt immer von sechs aus, ne? Mehr sein oder weniger, wenn es mehr ist, ist das Problem immer nur noch gravierender, die selbst wenn sie, wenn es geschafft hast, dass die Gruppe sich nicht trennt, nicht gleichzeitig alle acht Leute da Rollenspiel machen können. Ja, klar. Also, Also das ist sogar, Es ist nicht unproblematisch, dass du da, dass der eine dann auch mal zurückstecken muss. Auch selbst wenn die Gruppe zusammen ist, kann nicht sechs Leute gleichzeitig mit dem Typen reden, mit dem Nichtspielercharakter. Da wird's ein, zwei Leute geben, die da das hauptsächlich das Reden übernehmen und dann springt vielleicht mal der ein oder andere rein. Aber genau das ist ja das Problem. Du kannst nicht jedem Spieler an einem Spielabend dann, oder du kannst vielleicht jedem seine Szene geben, aber es wird immer schwierig sein, das wirklich hinzukriegen, dass jeder in der Szene gleichmäßig gefordert ist. Da muss man natürlich sehen, dass nicht jeder Spieler gleich ist. Also es gibt ja Leute, die interessieren sich mehr für diese soziale Komponente des Spiels und andere interessieren sich mehr für diese taktische Komponente des Spiels. Ja klar, wenn du da den typischen Shadowrun-Spieler hast, der sagt, gib mir mal das Arsenal. Den typischen Shadowrun-Spieler. Nein, aber, also, ja klar, aber genau das, es ist, sagen wir so, es ist natürlich mit einer Gruppe von sechs Leuten sehr viel schwieriger, ein homogenes Bild hinzukriegen, diesbezüglich, als es bei einer Gruppe von vier oder drei Spielern ist. Bei drei Spielern hast du vielleicht eher die Wahrscheinlichkeit, dass alle Leute Kämpfe stinklangweilig finden und sie möglichst schnell abgehandelt haben wollen, während du in einer Sechsergruppe vielleicht die ein, zwei Leute hast, die den Kämpfen wirklich Spaß macht, die ihre Charaktere mit Sonderfertigkeiten ausgestattet haben diesbezüglich und das dann ja auch ausleben wollen und andere Charaktere hast, die Kämpfen langweilig finden und ihre Charaktere auch eher im sozialen Umfeld ausgewidert haben. Und dann hast du da so ein gewisses Spannungsfeld faktisch drin. Sollen wir dann direkt zu den Kämpfen mal springen? Ja, können wir machen. Bezüglich des ersten Themas, wenn sich die Gruppe trennt, kann natürlich hilfreich sein, wenn man eben schon so viele Leute hat, die unbedingt alle Rollen spielen möchten, sodass man völlig erschlagen wird und eine Gruppe von sieben Leute hat oder sowas, dann kann man natürlich wirklich überlegen, ob man vielleicht noch einen zweiten Spielleiter reinnimmt mit dem und dann mit zwei Spielleitern spielt. Das wäre noch so ein Faktor. Da kann man sich dann gut helfen lassen als Spielleiter. Da ist natürlich ein Punkt, den man, den können wir natürlich jetzt auch mal 20 Minuten diskutieren, meiner Meinung nach, mit dem zweiten Spielleiter. Ist eine interessante Idee, aber ja, also lass uns mal dabei. Also das ist sicherlich auch problematisch, sage ich mal. Ne? Da muss man sich auch die Frage stellen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Im gleichen Raum, dann... Was macht der Spielleiter während... Also es wird dann einen Hauptspielleiter geben, der eben den Plot eher voran... Das ist eben ein bisschen komisch. Keine Ahnung, ich habe mir da noch nicht so Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, vielleicht fällt einem da das ein, wie man es vernünftig und gut... Das muss man natürlich nochmal etwas intensivieren. Ja, aber... So, dann Kämpfe. Wenn es um Kämpfe geht. Kämpfe ist natürlich dann immer sofort eine Interaktion hier am Spieltisch und es gibt sofort was zu tun. So, ganz wichtig ist natürlich bei solchen Sachen, wenn man mit vielen Leuten spielt, dass die Kämpfe vereinfacht werden. Das heißt, wenn es zum Beispiel um die Initiative geht, und da wir letztens Rippers von Savage Worlds gespielt haben, fand ich diese Methode der Initiativenreihenfolge durch Karten eigentlich sehr nett und ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwo mal einen Artikel gab, in dem Initiative-Karten benutzt wurden. Ich glaube, es war für D&D. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher, ich habe es auch nicht mehr gefunden. Ich finde die Methode, finde ich eigentlich sehr nett, da dann jeder sofort weiß, wann er dran ist. Du hast nicht mehr dieses Problem, bin ich jetzt dran hier? Was? Aber warte mal, du bist doch nach mir dran und so weiter. Das führt ja immer wieder zu unnötigen Diskussionen innerhalb von diesen Kämpfen. Ich meine, wenn jeder für sich würfelt und den Wert weiß, natürlich, also das geht dann auch. Aber ich muss natürlich sagen, es hat wirklich, das gebe ich dir, es hat einen Vorteil, wenn ich die Karte, die ich dann gezogen habe, die ganze Zeit vor mir liegen habe und ich kann sie, ich weiß, ne, was das waren meine Kollegen. Und in dem Fall war jetzt nur die Fragestellung, ja, was hat der Spielleiter gerade gezogen, ne? Wann sind seine Monster dran? Also was das Problem dabei ist, ist natürlich komplett charakterunabhängig, das System. Also mehr oder weniger, okay, gut, du hattest jetzt, glaube ich, einen etwas langsameren Charakter, der musste dann zwei ziehen und Karten ziehen und das Schlechtere davon nehmen. Also so ein bisschen hast du es natürlich schon. Aber also ich muss sagen, das war bei unseren Kämpfen auch noch nicht das große Problem. Der wurde dann ausgewürfelt und ihr spielt ja DSA. Genau, ne? Und also da, DSA 4, genau, ne? Da gibt's ja okay. auch einen Initiative-Wert, dann würfelst du einen sechsseitigen Würfel dazu und hast dann irgendwie einen Wert zwischen 1 und 20, ist es bei uns. Später geht's dann mit irgendwelchen Zaubern natürlich auch weit nach oben, aber hast dann dann habe ich mir die notiert und dann lief das in dem Kampf auch so. Also wobei man da auch sagen muss, das ist ja auch eine Frage, muss der Spielleiter solche Sachen machen oder nicht, aber im Prinzip irgendjemand hat eine Liste und sagt, wer als nächstes dran ist. Die Liste kann man sogar schön an den Spielleiterschirm pappen, falls wir uns an unsere Episode über den Spielleiterschirm erinnern, der auch als hilfreiches als Hilfsmittel benutzt werden kann, um solche Dinge eben sichtbar zu machen. Das ist sicherlich eine Idee, das so zu machen, ja. Ich hätte jetzt direkt, wäre jetzt direkt bei diesem den Ripper-Arm, das hatte ich jetzt hier ebenfalls mir mal notiert. Das ist eine gute Überleitung. Und zwar, da hat ja der Christian als Spielleiter auch einmal dann die Ninjas reingebracht. Ja. Aus welchem System war der Spruch nochmal? Ne, bring das die Ninjas war rein. Bei Spirit of the Century. Genau. Um sozusagen dir Zeit zu verschaffen. Also ich sag mal, er hat es ja jetzt nicht aus Zeitgründen genommen, sondern einfach nur, ne, das war jetzt eben der Kampf. Aber da musst du mir überlegen, ich hab dann nur nach dem Kampf mir so gedacht, ja, das hat natürlich wieder mal eine halbe bis dreiviertel Stunde oder Stunde gar hat das gedauert, ne? Wenn er dich dann auch nur mit, in Anführungszeichen, kleinen, niederen Gegnern behaupten muss. Ja, also das verschlingt natürlich Zeit. Und dann ist natürlich die Frage, wir sind dann nur drei Spieler. Jetzt stelle man sich, also hat man natürlich, jetzt muss man dann diverse Taktiken haben, um das bei 10 Spielern nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen. Also Zeitersparnis ist da sicherlich bei, ja, und das ist jetzt der große Punkt, den ich machen möchte, Zeitersparnis bei, ich meine, ist immer wichtig, ist immer von Vorteil auch meiner Meinung nach. Aber bei 10 oder, ach ja, 10, sagen wir mal, bei mehreren Spielern eben wird es nur noch wichtiger. Ja, vor allen Dingen, weil die einen Spieler dann auch wieder warten müssen, bis sie wieder an der Reihe sind, um zu handeln und ja, und wir wissen es, wer hasst es nicht, dann zu warten, ne? Am besten noch, wenn dann Spieler da sind, die sich nicht gut auskennen oder denen man dann erstmal überlegen, was für Aktionen machen sie denn dann da. Ja, also das ist da kann man dann die Methode nehmen, wenn einer noch nicht weiß, was er machen will, kann man ja schon mal den nächsten machen lassen. Also auch wenn man die Initiative-Reihenfolge dadurch bricht. Aber die Sache ist, ich meine, der Patrick hatte ja auch schon mal überlegt, so ein Zeitlimit einzufügen. Ich habe das in einem Forum gelesen, da war dann irgendwie, wenn er dran ist, hast du irgendwie deine paar Sekunden Zeit zu erzählen, was du machst. Also jetzt nicht, dass dann die Stoppuhr läuft und jetzt darfst du aufhören zu reden, sondern eben entweder du sagst mir sofort, was passiert oder es verfällt, weil du als Charakter dann auch überlegst. Jetzt habe ich in einem anderen Artikel dann aber auch eben dieses mit dem nach hinten schieben. Finde ich beides okay, aber es macht beides... auch das nach hinten schieben ist ja eine logische Konsequenz und kann ja auch den Kampf verändern. Das heißt, ich finde schon gut, dass man sich dann auch im Vorfeld Gedanken macht und nicht, wenn man an der Reihe ist, mache ich jetzt das Manöver oder das Manöver. Ich muss sagen, vor allen Dingen, weil in den meisten Fällen, um das vielleicht noch, in den meisten Fällen ist es ja schon so, dass es nicht so ist, dass sich im Laufe der Runde plötzlich das Ganze auf den Kopf stellt. Also du hast deinen Gegner vor dir und in meisten Fällen sind es ja wirklich ein, zwei Gegner, die du vor dir hast und vielleicht kommt einer dazu und haut auch auf einen drauf, um es jetzt mal ganz platt zu bringen. Und von daher kann man da ja schon die Manöver sich auch schon vorher überlegen. Die Eieruhr ist großartig. Also ich finde, je nach Setting, also gerade wenn es im Kampf nun mal schnell zur Sache gehen soll und ich den Spielern das auch zumuten kann, ne, wenn es jetzt nicht gerade der D&D-Magier ist, der den zum ersten Mal spielt und dann mit sich Sprüchen darum hantieren muss, dann muss ich sagen, ist eine Eieruhr meiner Meinung nach nicht nur ein probates Mittel für viele Spieler, sondern auch durchaus mal eine Spannungssteigerung, wenn ich da auch nur 3 oder 4 Spieler sitzen habe. Und was man auch machen sollte, ist viele Dinge gleichzeitig dann zu würfeln. Also du würfelst gleichzeitig den Schaden und Angriff beispielsweise aus. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber du hast dann gleich die Sache abgeklärt mit einer Dings und würfelst nicht noch hinterher was nach. Das sind so Kleinigkeiten, aber machen das Ganze natürlich auch etwas schneller und actionreicher. Aber ich sag mal, das sind so übliche Tipps, diese Würfe, die man gleichzeitig würfeln kann, auch zu werfen, die kann ich eigentlich immer befolgen. Also ja. das sind ja eigentlich meiner Meinung nach schon reguläre Tipps, um Kämpfe nicht jetzt zu stundenlangen Handwerkssachen da zu machen. Ja, gerade das bietet sich natürlich dann auch an, unterschiedliche Farben von Würfeln zu nehmen, eben für Schaden und so weiter, damit man das besser auseinanderhalten kann. Genau. Oder eben hier die, das hatte ich dem, bei DSA war es ja so, dass du drei auf drei Attribute werfen musst, um einen Fertigkeitswurf zu machen, ne? So war das ja. Also könntest du auch drei verschiedene Farben für die Attribute nehmen und das dann so auswürfen. Wobei ich glaube, das ist dann nicht so das Problem. Nee, das ist ja außerhalb des Kampfes meistens auch. Genau, richtig. Gut, jetzt ist der Kampf vorbei. Der Oberbösewicht liegt am Boden. Und jetzt kommt das Interessanteste, natürlich die Schätze verteilen und die Gegenstände. Es gibt wenige Dinge, die, glaube ich, so gerne diskutiert werden, wie die Verteilung von Gegenständen, wer jetzt besser den Schutzring plus 1 bekommt. Und das ist natürlich auch Spielzeit, die dabei draufgehen kann. Ich finde, sowas kann man gut außerhalb des Spiels machen. Das hängt natürlich davon ab, ob das, was weiß ich, das großartige, das dunkel schimmernde Schwert des Bösewichts ist, um das sich aber jetzt drei Krieger prügeln können. Dann, ja, ich meine, der ein oder andere Spielleiter hat es aber vielleicht, für den gehört das aber vielleicht dazu. Der sagt sich, ich möchte eigentlich gerade, dass meine, ich habe absichtlich nur ein tolles Schwert da reingeflecht, ne? Und ich weiß, ich habe zwei Leute, die jetzt gut auch mit, die sich auf Schwerter vielleicht spezialisiert haben. Ja, dann. Aber muss man das sozusagen im Charakterspiel rüberbringen oder kann man das nicht eben diskutieren? Also, das ist die Frage. Also, wenn man eben mit vielen Leuten spielt und sich zwei Leute um das Schwert streiten und vier Leute interessiert das überhaupt nicht, was mit dem Schwert passiert, weil die alle ihre eigenen Gegenstände bekommen haben, dann ist es egal. Es ist genauso wie dieses Rechnen von Goldmünzen und so weiter. Ich sag mal, das Rechnen von Goldmünzen ist ja aber was anderes. Wenn sich alle dann vorher darauf geeinigt haben, ja, wird alles geteilt, okay, dann kein Problem. Ja, aber du weißt doch, da kann ich nur unseren Spielleiter zitieren, es ist wesentlich sinnvoller, ein Charakter gut auszusehen. So ist es. Als jeder seinen haben, gut. Oder? Nein, aber... Ja, und rein zufällig war es natürlich auch sein Charakter, ja, der immer sehr gut ausgestattet war. Die Ritterrüstung plus 2 und dann, der hat ja schon eine gute Rüstung, da kann er einfach mal nach vorne gehen. Ja, klar. Genau, das ist immer besser. Das ist, ich meine, solche Dinge muss man ja vielleicht wirklich nicht in Character dann ausspielen. Genau, aber da bleibe ich bei dem Punkt. Ich sag mal, so alltägliche Sachen wie, was weiß ich, Pfeile aufteilen, Gelder und geringwertige Sachen, da klar, kann man so machen. Aber ich bleib dabei, wenn ich jetzt, was weiß ich, den sieben Töter da hinlege, dann möchte ich aber vielleicht, dass sie sich in Character darüber streiten. Weil das vielleicht jetzt auch nicht gerade die homogenste Gruppe ist. Vielleicht sind da Konflikte bereits in der Gruppe, die ich damit weiter schüren möchte. Dann, ja, also. Sagen wir so, wenn der Gegenstand ein Charakter, ein Plot-Element ist. Gewiss, klar, dann vollkommen. Ja. Aber wenn es jetzt das Langschwert plus 1 ist, was jetzt nicht wirklich auffällt, dass es ein besonderes Schwert ist, jetzt mal um es ganz platt zu sagen. Selbstverständlich, klar. Dann wäre blödsinnig, da jetzt zu sagen, ja, aber dann sich auch irgendwelche Gründe auszudenken, warum der Charakter... Da würde ich auch sagen, da ist Zeitverschwendung, ja. Leute, klar. Wenn das irgendwie wirklich das Objekt ist, worauf mehrere Charaktere vielleicht hingearbeitet haben, vollkommen. Klar, das gehört in Character ausgediskutiert. Okay, kommen wir nun zum zweiten Aspekt des Podcasts. Warte, ich will vielleicht noch, was ich auch noch gerade gelesen habe, wie ist es denn, wie haltet ihr das denn mit Durchschnittswerte zu benutzen? Also in dem Artikel, den wir wahrscheinlich verlinken können, ich weiß nicht, hast du den, steht zum Beispiel drin, man soll den Durchschnittsschaden als beispielsweise benutzen, um dann... Bei erfolgreichen Angriffswürfen, ne? So, genau. Würfelst, machst du erfolgreich angefangen, machst du Durchschnittsschaden. Ich weiß nicht, find's einerseits beschleunigt das Ganze natürlich, andererseits finde ich, ist die Zeitersparnis jetzt auch nicht wirklich gigantisch, oder? Wenn du den Würfel sowieso zusätzlich würfelst. Also dann ist nur ein Schritt weiter, wäre dann den Zehner als Standard, als Mittelangriffswert zu nutzen. Ja. Nur den Boni drauf zu setzen, dann kannst du gleich alles automatisch machen. Ja, also das, also ich, auf ich das weiß Würfeln nicht, sollte also man nicht verzichten dabei. Ja, gut, okay. Das ist ja im Prinzip wie ich glaube bei D&D gibt es da irgendwie eine 10 nehmen oder 20 nehmen, ja, oder so. Ja, ähnlich. Genau. Ja. Gut, also je nachdem, wie viel Zeit man dann auch hat, aber das ist wieder, das ist jetzt... Ist ja jetzt nichts fürs Kampf, oder? Nö, das war jetzt einfach nur eine Idee, die da im Zusammenhang von einer 10-Personen-Gruppe aufgekommen ist, die ich einfach nur ansprechen wollte, weil die vielleicht der ein oder andere findet sie eine super Idee und will sie in seiner Gruppe benutzen, und ich finde, es sollte einfach mal genannt werden. Gut, aber kommen wir zu den großen, also zu den geplanten großen Gruppen, Daniel. Ja, in Anbetracht der Zeit, die wir dann mittlerweile mit dem ersten Thema vertan haben. Na, vertan nicht, nein, das verplempert. Ja, eigentlich würden wir jetzt zum zweiten Teil des Podcasts kommen. Dem Thema Rollenspiel mit großen Gruppen, bei denen die Szenarios eben auf diese großen Gruppen angepasst sind. Patrick und ich haben uns ja beide schon mal mit Cold War beschäftigt, von Spielleiterseite aus, dem Cthulhu-Szenario. Und mit Patrick und Matthias habe ich zusammen einmal das Unknown Army-Szenario Der Ausbruch geleitet, wo man ebenfalls mit vielen Leuten spielt. Also er hat es geleitet, wir genau. haben es gespielt. Genau. Ja. Und in Anbetracht der Zeit würde ich aber sagen, dass wir uns dem vielleicht der nächsten Woche widmen. Also wir haben ja schon die 40 Minuten überschritten und ich peile ja immer so 30 bis 40 Minuten an. Da würde ich dann einfach mal auf die nächste Woche vertrösten. Vermutlich nicht. Genau, so. Vermutlich ja, nicht. So. Keine Versprechung. Aber es kommt auf jeden Fall. Richtig. Gut, dann kommen wir noch zur organisatorischen. Wir haben zwei Reviews gehabt. Richtig. Zwei. Das eine von Klemlor, der uns in der Kommentarfunktion und auch auf Greifenklaus Blog ein sehr freundliches. Das war auf dem RPG-Blog und auf in Greifenklaus Forum. Genau. Greifenklaus. Da war im Forum auch, ja. Also, sehr, sehr schönes Review. Vielen Dank. Wir waren schamesrot, als wir es gelesen haben. Ja, außer ich, ja. Weil ich in Sachen Abwesenheit nochmal deutlich erwähnt wurde. Ich verstehe nicht, warum. Es liegt einfach daran, dass du eben so oft abwesend bist, Matthias. Absolut. Ja, aber wir freuen uns, dass du als Gast dieses Mal ja richtig, dabei bist. Ja, ja. Wir sind immer sehr froh, wenn du als Gast hier auftrittst. Ja, das ist schon mal, also war schon mal sehr... Das war schon mal sehr nett. Und Patrick, hat er auch noch was? Ja, ich habe eine E-Mail bekommen von Patrick Müller vom Drachenhort Rollenspielblog. Auch dort wurde auf uns hingewiesen und berichtet. Und ja, auch vielen Dank dafür. Bei iTunes hat sich auch einiges getan. Also zum einen ist unsere Bewertungszahl auf 13 gestiegen, 12 Mal davon mit 5 Sternen und eine davon ist auch mit Text wieder versehen worden. Da haben wir jetzt auch 7 Bewertungen. Und Mad Dog Krug hat uns dort 5 Sterne gegeben. Und auch dafür herzlichen Dank. Auch vielen Dank von danke, uns. Ja. Danke. Dann habe ich noch eine kleine Anmerkung. Der Stefan vom Cthulhu-Blog, der mir auch nicht unbekannt ist, hat uns noch bei unserer Horrorfilmreihe auf den Midnight Meat Train verwiesen. Da muss ich leider sagen, der Film ist scheußlich, aber die Kurzgeschichte ist okay. Also lest lieber die Kurzgeschichte aus dem ersten Buch des Blutes. Die ja, da kann ich dem Daniel auch leider nicht widersprechen, aber ich sag mal, Geschmäcker sind das verschieden. Das stimmt, ja. Wobei, was noch ganz interessant ist, die PM History fällt bei ihm total durch. Ich glaube, er studiert Geschichte. Ich kann's verstehen. Also, aber also, Patrick hat die Zeitschrift gekauft. Ja, ich habe keine Ahnung, mir war langweilig, weil deine Bahn wieder Verspätung hatte. Ja, richtig nicht raus. Ja, und ich meine, gut, wenn wir uns manche Zeitungen antun, die so tun, als hätten wir Ahnung von Politik. Ja, das stimmt, ja. Aber ich denke, damit schließen wir dann auch und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Auf bald. Bis dann. Tschüss.